Book 2 5 5 5 Negara-negara dan bahasa. Länder und Sprachen. Länder und Sprachen. John berasal dari London. John ist aus London. John ist aus London. London terletak di Inggris. London liegt in Großbritannien. London liegt in Großbritannien. Dia berbicara bahasa Inggris. Er spricht Englisch. Er spricht Englisch. Maria berasal dari Madrid. Maria ist aus Madrid. Maria ist aus Madrid. Madrid terletak di Spanyol. Madrid liegt in Spanien. Madrid liegt in Spanien. Dia berbicara bahasa Spanyol. Sie spricht Spanisch. Sie spricht Spanisch. Peter dan Marta berasal dari Berlin. Peter und Marta sind aus Berlin. Peter und Marta sind aus Berlin. Berlin terletak di Jerman. Berlin liegt in Deutschland. Berlin liegt in Deutschland. Apakah kalian berdua berbicara bahasa Jerman? Sprecht ihr Deutsch? Sprecht ihr beide Deutsch? London adalah sebuah ibu kota. London ist eine Hauptstadt. London ist eine Hauptstadt. Madrid dan Berlin juga merupakan ibu kota. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Ibu kota adalah kota yang besar dan ramai. Die Hauptstädte sind groß und laut. Die Hauptstädte sind groß und laut. Perancis terletak di Eropa. Frankreich liegt in Europa. Frankreich liegt in Europa. Mesir terletak di Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Jepang terletak di Asia. Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Kanada terletak di Amerika Utara. Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama terletak di Amerika Tengah. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Brasil terletak di Amerika Selatan. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.